Viele Erwartungen der Menschen in der Bundesrepublik und der DDR knüpften sich an den Besuch von Bundeskanzler Kohl in Dresden. Sie wurden nicht enttäuscht. Der Ausbau der innerdeutschen Beziehungen hat schon jetzt eine erstaunlich hohe Geschwindigkeit angenommen. Es war aber nicht allein der sachliche Gehalt der Gespräche Helmut Kohls in Dresden mit DDR-Ministerpräsident Hans Modrow. Die Rede des Kanzlers zu den Menschen, die sich vor der Ruine der Frauenkirche versammelt hatten, bildete den emotionalen Höhepunkt des Aufenthaltes von Kohl in der sächsischen Metropole. Dabei war klar erkennbar, dass die Mehrheit der Zuhörer des Gastes aus Bonn intensiv die Herstellung der deutschen Einheit wünscht, anders als jene Demonstranten in Ost-Berlin, die sich heute genau dagegen wandten und vehement für die Eigenständigkeit der DDR eintraten. Über all das berichten wir in dieser Sendung, ebenso wie über den Aufenthalt des SPD-Ehrenvorsitzenden Willy Brandt in Magdeburg. Deswegen musste der SPD-Parteitag in West-Berlin heute zeitweise auch ohne Brandt auskommen. Auch dieser Kongress ein Thema bei uns. Außerdem, der sowjetische Außenminister Schewardnadse besucht die NATO in Brüssel und präzisiert dabei seine Vorbehalte gegenüber einer staatlichen Einheit Deutschlands, allerdings mit interessanten Zwischentönen. Und den Weg zu ebnen halfen für das, was Modrow eine Vertragsgemeinschaft nennt und was für Helmut Kohl der Anfang konföderativer Strukturen sein mag. Einzelheiten von Günter Müchler. Die sogenannte gemeinsame Mitteilung, das Kommuniqué also, das die beiden Regierungschefs Helmut Kohl und Hans Modrow heute der Presse in Dresden präsentierten, umfasst nicht weniger als 8¼ Seiten. Die Mitteilung enthält eine Fülle von Einzelpunkten, was den Schluss zulässt, dass der Hauptteil der Arbeit am Kommuniqué schon vor dem heutigen Tag in Bonn und Ost-Berlin geleistet wurde. Die wichtigsten humanitären Botschaften der Erklärung wären, hätte man vor wenigen Wochen von ihnen Kenntnis erhalten, als Sensationen aufgenommen worden. Inzwischen aber hat man sich an das rasante Tempo der Entwicklung gewöhnt. So überraschte es heute Nachmittag bei der Pressekonferenz im Kulturpalast niemanden, dass die Einführung des visafreien Reiseverkehrs West nach Ost ohne Zwangsumtausch am 24. Dezember stattfinden soll. Ab dem Heiligen Abend also ist die Grenze nun allseits offen. Berlin ist keine Insel mehr. Ebenfalls noch vor Weihnachten wird am Brandenburger Tor ein Fußgängerüberweg geschaffen, eine mehr symbolische Geste. Vor dem Fest auch will die DDR, wie Modrow in dem Kommuniqué zusagte, für alle politischen Häftlinge die Tore der Gefängnisse öffnen. Helmut Kohl seinerseits sagte zu, dass die Erfassungsstelle Salzgitter aufgelöst wird, sobald, wie es im Kommuniqué heißt, die Voraussetzungen für ihre Tätigkeit entfallen sind. Kern der Vertragsgemeinschaft, die angestrebt wird und bis zum Frühjahr mit konkretem Inhalt gefüllt sein soll, ist die Wirtschaft. Dazu hatten die Minister Hausmann Bonn und Beil Ost-Berlin am Mittag die Bildung einer gemeinsamen Kommission bekannt gegeben. Die Kommission wird alsbald ans Werk gehen. Wichtig, die zweite Sitzung ist für April geplant und wird in West-Berlin stattfinden, auch ein Politikum. West-Berlin wird im Übrigen voll in die wirtschaftliche Zusammenarbeit, für die Minister Hausmann eine neue Qualitätsstufe entdeckte, einbezogen. Bleiben wir bei der Wirtschaft. Unternehmer werden sich treffen, Mittelständler auch. Verhandlungen über ein Investitionsschutzabkommen werden aufgenommen. Handelshemmnisse, so stellt das Kommuniqué fest, werden abgebaut. Die Regierung der DDR gesteht zu, dass Direktkontakte zu Kombinaten und Betrieben ermöglicht und die Kombinate instand gesetzt werden sollen, Außenhandelsbeziehungen zu unterhalten. Der Teufel wird hier im Detail bzw. in der Alltagspraxis liegen. Der Umweltschutz wird vorangetrieben. Eine Kommission soll sich des Telekommunikationsnetzes in der DDR annehmen, von dessen desolatem Zustand sich die in- und ausländischen Berichterstatter in Dresden hinlänglich überzeugen konnten. Ganz wichtig erscheint eine Ankündigung, die fast versteckt auf Seite 7 des Kommuniqués auftaucht. Danach gilt für Reisende aus der Bundesrepublik per 1. Januar ein Umtauschsatz von 1:3, also 1 Mark West für 3 Mark Ost. Helmut Kohl begrüßte den Punkt ausdrücklich. In diesem Zusammenhang gehört, dass sich eine weitere Kommission mit dem Thema Tourismus in der DDR befassen wird. Helmut Kohl und Hans Modrow nannten beide übereinstimmend den Tag von Dresden einen guten Tag. Wie den ganzen Besuch über bemühte sich der Bonner Kanzler auch bei der Pressekonferenz, allzu hochgespannte Erwartungen zu dämpfen und die explosive Stimmung in der DDR, die auch bei den verschiedenen Kontakten Kohls mit der Bevölkerung in Dresden deutlich wurde, nicht anzuheizen. Mehrfach wiederholte er den Zusammenhang zwischen deutscher Frage und europäischer Einigung. Kohl warnte vor Ungeduld und Radikalisierung in der DDR und betonte, dass bei der Entwicklung hin zu der von ihm gewünschten Föderation der beiden deutschen Staaten Ängste und Sicherheitsinteressen der Nachbarn respektiert werden müssten. Bewegender Höhepunkt des ersten Besuchstages von Kohl in Dresden war die Rede des Kanzlers zu den Menschen, die sich vor der Frauenkirche versammelt hatten. Jener Ruine, die noch heute die Schrecken des Bombenkrieges in der Erinnerung der Menschen wachhält. Hören Sie den Beitrag von Wolf Rentschke. Auf dem Platz vor der Frauenkirche in der Dresdner Innenstadt ist heute Abend nichts mehr von der Begeisterung übrig geblieben, mit der heute Nachmittag Tausende von DDR-Bürgern Bundeskanzler Helmut Kohl zugejubelt haben. Der Platz ist nur spärlich beleuchtet und Abfall haben die Kundgebungsteilnehmer und Demonstranten auch nicht zurückgelassen. Das Einzige, was sie mit sich führten, waren Fahnen, vor allem schwarz-rot-goldene und transparente, auf denen Parolen standen wie Deutschland einig Vaterland, Einheit jetzt, Helmut und Hans machen die Einheit ganz und Deutschland, Deutschland. Das haben sie auch immer wieder skandiert. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Pro- und Kontra-Wiedervereinigung, das war das beherrschende Thema heute Nachmittag vor der Ruine der Frauenkirche und vor dem Kulturpalast, wo der Bundeskanzler vor seiner Ansprache und der Kranzniederlegung die Journalisten über seine Gespräche mit DDR-Ministerpräsident Hans Modrow informierte. Auch hier riefen die Menschen Deutschland, Deutschland und skandierten Parolen wie Rote raus, geht nach Hause oder deckt sie zu. Gemeint war eine zahlenmäßig kleinere Gruppe von Demonstranten, unter ihnen auch Mitglieder der SED, die gegen den Kohl-Besuch Front machten mit Parolen wie Essen Sie Kohl, ich habe Angst vor ihm gefressen zu werden oder gegen eine Kolonie DDR. Die Verbitterung darüber, 40 Jahre lang betrogen worden zu sein und die Hoffnung, dass die Bundesrepublik mit Bundeskanzler Helmut Kohl an der Spitze vor allem für eine verbesserte wirtschaftliche Lage in der DDR sorgen möge, das hat die meisten heute hier in Dresden auf die Straße getrieben. Ihre konkreten Erwartungen? Dass sich hier einiges ändert, dass für uns besser wird. Dass wir bessere Bedingungen haben und dass vielleicht doch in ein paar Jahren die Wiedervereinigung da ist. Welche Erwartungen haben Sie an die Rede von Bundeskanzler? Nein, auf alle Fälle die Wiedervereinigung. Und soll die rasch kommen oder soll das noch ein Weilchen dauern? Auf alle Fälle, nächstes Jahr vielleicht schon, nach den Wahlen, Volksentscheid. Was erwarten Sie von der Kohl-Rede? Dasselbe, so schnell wie möglich die Wiedervereinigung. Gibt's gar keine Frage. Ich will gar keine Wiedervereinigung, ich will eine Einheit Deutschlands. Und die, also vor 95, glaube ich, wenn man das real betrachtet, ist das nicht möglich. Nein, keine Wiedervereinigung. Das heißt, darum geht es doch gar nicht. Wiedervereinigung heißt für mich, mit den Grenzen vor 45. Auf alle Fälle. Ja. Anders kommt unsere Wirtschaft nicht mehr aus den Beinen. Wirtschaftliche Unterstützung. Naja, ich weiß nicht, das ist nicht real. Eine Konföderation wäre jetzt erstmal wichtig, aber die Einheit Deutschlands, das muss erst noch ein paar Jahre warten. Man das kann kommt davon alleine, wenn das läuft, dann kommt das. Bei aller Hoffnung, die viele in der DDR in eine Wiedervereinigung setzen, es gibt auch kritische Stimmen, wenngleich die heute vor und während der Kundgebung übertönt wurden. Eine Situation, die Augenmaß und Besonnenheit erfordert, nicht nur in und für die DDR, sondern auch für die Bundesregierung. Bundeskanzler Helmut Kohl hat dies in seiner Ansprache berücksichtigt und unter anderem darauf hingewiesen, dass die Wiedervereinigungsfrage nicht losgelöst von der europäischen Frage diskutiert werden könne. Eine zurückhaltende Rede, mit der Kohl mehrfach durch Helmut-Helmut-Rufe unterbrochen, auch Rücksicht auf die angespannte Situation in Dresden nahm. Liebe Freunde, es sind noch wenige Tage, die uns vom Weihnachtsfest, dem Fest des Friedens, trennen. Weihnachten, das ist das Fest der Familie, der Freunde. Und gerade in diesen Tagen empfinden wir uns in Deutschland wieder als eine deutsche Familie. Wir alle haben das empfunden in diesen Wochen und Tagen. Ich erinnere uns alle an die bewegenden Bilder mitten in Deutschland im September und im Oktober. An jene Bilder, in denen sich Freunde wieder getroffen haben, aber auch Verwandte und Familien. 40 Jahre haben wir darauf gewartet und wir sind dankbar, dass wir das jetzt erleben dürfen. Als die Wagenkolonne mit dem Bundeskanzler und Mitgliedern seiner Delegation dann nach Ende der Kundgebung abgefahren war, da standen noch viele Dresdner in kleinen Gruppen zusammen und ihre Gespräche waren von einem Thema bestimmt: Wiedervereinigung, ja oder nein. Anders als die meisten Zuhörer des Bundeskanzlers in Dresden forderten heute mehrere tausend Demonstranten in Ost-Berlin den Erhalt der Eigenständigkeit der DDR und lehnten mithin eine staatliche Einheit ab. Hermann Theissen hat den Verlauf der Kundgebung verfolgt. Schwarz-rot-goldene Fahnen prägten heute Abend das Bild des Ostberliner Platzes der Akademie, doch ohne Ausnahme Fahnen, auf denen Hammer und Sichel deutlich machten, worum es den Kundgebungsteilnehmern ging. Sie demonstrierten für eine souveräne DDR, gegen Wiedervereinigung und gegen den von ihnen befürchteten Ausverkauf ihres Landes. Mehrere tausend Ostberliner waren dem Demonstrationsaufruf der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt, der Grünen Partei, der Umweltbibliothek und anderer Initiativgruppen gefolgt. Wir wollen keine Verkohlung, war auf Transparenten zu lesen. Helmut Nein, wir können's allein, wurde skandiert. Als ein Passant vom Wegesrand her ein vereinigtes Deutschland forderte, reagierten die Demonstranten aggressiv. Die Demonstration machte deutlich, wie sehr die Wiedervereinigungsdiskussion die DDR-Bevölkerung polarisiert hat. Geh doch rüber, wurde einem Passanten beschieden, der sich für ein vereintes Deutschland stark machte. Auf der Kundgebung versuchte Marion Selig von der Vereinigten Linken die Wogen zu glätten. Uns geht es nicht darum, die Menschen in unserem Land zu unterteilen, in die Guten, die gegen Wiedervereinigung sind, und in Böse, die sich dafür einsetzen. Uns geht es darum, dass dieses aber unser Land bleibt und dass niemand anderes darüber entscheidet. Die Demonstration war keine SED-Veranstaltung. Sie wurde getragen von vor allem jungen Leuten, die befürchten, die DDR könne vom großen Bruder im Westen geschluckt werden. Eine Furcht, die sie zusammenschweißt und emotionalisiert. Eine Demonstrantin? Als ich das heute im Fernsehen verfolgt habe, auch mit also in Herrn Kohl und so, ne, das war Wahnsinn. Das war die deutsche Flagge. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute so denken. Ja? Und ich meine, Dresden ist wirklich Teil der Ahnungslosen, wie man das so sagt. Und man muss darüber nachdenken, wie diese Leute das verstehen. Ja? Und ich finde, wenn wir hier so viele sind, finde ich toll. Einer, der noch gestern auf dem SPD-Parteitag in West-Berlin wegen seiner Rede zur Entwicklung in der DDR und zur Deutschlandpolitik umjubelt worden war, verließ den Kongress heute vorzeitig. Willy Brandt, der Ehrenvorsitzende seiner Partei. Genau 19 Jahre nach seinem spektakulären Aufenthalt als Bundeskanzler in Erfurt war Brandt auch jetzt wieder in der DDR, diesmal in Magdeburg. Ein wenig sollte seine Reise in die DDR-Provinz wohl auch deutlich machen, dass das Feuer des Kohl-Besuches in Dresden ohne die Glut der Brandt-Visite in Erfurt vor 19 Jahren kaum denkbar wäre. In einer Pressekonferenz begründete Shevardnadze dann, wohl vorbereitet wie immer, seine Vorbehalte gegenüber der Einheit Deutschlands. Allerdings kleidete er diese Vorbehalte diesmal in 7 Fragen, auf die bei uns positive Antworten zu finden ja durchaus denkbar wäre. Insofern erscheint die Haltung des sowjetischen Außenministers jetzt schon differenzierter als noch zu Beginn des Wandels in der DDR. Aus Brüssel Informationen von Hans-Jörg Krieger. Interessant und vielversprechend nannte Eduard Shevardnadze das Gespräch, das er heute Morgen mit NATO-Generalsekretär Wörner und den Botschaftern der Bündnisstaaten geführt hat. Und Manfred Wörner seinerseits fand es freundlich und konstruktiv. Ein Thema waren die Abrüstungsperspektiven. Beide halten Verträge über die Verminderung der konventionellen und strategischen Waffen im kommenden Jahr für notwendig und möglich. Auch einig war man sich über die stabilisierende Funktion der beiden Bündnisse. Keine Übereinstimmung gab es aber offensichtlich über das künftige Verhältnis von NATO und Warschauer Pakt zueinander. Formelle Beziehungen, wie sie Moskau wünscht, scheiden für Wörner so lange aus, wie sich der Warschauer Pakt, der NATO entsprechend, nicht zu einem Bündnis souveräner Staaten mit demokratischen Strukturen gewandelt hat. Kein Thema war bei der Begegnung die deutsche Frage. Dafür spielte sie eine umso größere Rolle bei dem anschließenden Auftritt des sowjetischen Außenministers vor Abgeordneten des Europaparlaments. Shevardnadze stellte, und damit unterschied er sich im Grundsatz kaum von der im Westen vorherrschenden Meinung, das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen und ihrer Einheit in einen gesamteuropäischen Zusammenhang. Ebenso wie der französische Staatspräsident François Mitterrand sagte er, dass kein europäisches Land ohne Rücksicht auf das Gleichgewicht in Europa, auf die Interessen der anderen und auf die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene historische Lage handeln könne. Shevardnadze verwies auch da eine unübersehbare Parallele zu Stellungnahmen der EG und der NATO auf bestehende Abkommen und Verträge, hob die KSZE-Schlussakte hervor, nannte aber auch die Verantwortung der Siegermächte, die alliierten Militärmissionen in beiden deutschen Staaten und den Grundlagenvertrag. Die DDR ist unser strategischer Verbündeter, sagte der sowjetische Außenminister und Mitglied des Warschauer Pakts. Gleichwohl bestritt er den beiden deutschen Staaten nicht das Recht auf Selbstbestimmung. Das aber müsse im Zusammenhang mit den Normen und Prinzipien des internationalen Rechts ausgeübt werden. Und dann kam Eduard Shevardnadze zur Sache. Er stellte 7 Fragen, die befriedigende Antworten finden müssten, bevor über diese oder jene Form einer Wiederherstellung deutscher Einheit gesprochen werden könne. Vor allem Frage Nummer 4 ließ seine Zuhörer aufhorchen. Sie lautet, wenn eine solche deutsche Einheit Gestalt annehmen würde, wie sähe dann das militärische Potenzial eines solchen Gebildes aus, welche Militärdoktrin hätte es und welche Strukturen seine Streitkräfte? wäre es bereit, eine Demilitarisierung zu akzeptieren, den Status der Neutralität anzunehmen und grundlegend seine wirtschaftlichen und anderen Beziehungen zu Osteuropa umzugestalten. Wo, so fragte Shevardnadze weiter, wo sind die politischen, rechtlichen und materiellen Garantien, dass deutsche Einheit nicht unter Umständen eine Bedrohung für andere und für den Frieden in Europa darstellt? Würde ein solches hypothetisches Deutschland bereit sein, die bestehenden Grenzen in Europa anzuerkennen und auf jegliche territorialen Ansprüche zu verzichten? Wie man wisse, so der sowjetische Außenminister, habe es die Bundesregierung bisher vermieden, auf diese Frage zu antworten. In seiner Pressekonferenz erinnerte Shevardnadze später selber an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Gültigkeit der Grenzen von 1937, sagte aber auch, dass dieses Urteil die Sowjetunion beunruhige. Deren Völker, die für die gegenwärtige Stabilität in Europa mit 20 Millionen Menschenleben gezahlt hätten, seien berechtigt zu erfahren, was die Änderungen im Zentrum Europas für ihre Zukunft und ihre Sicherheit bedeuteten. Eduard Shevardnadze bekam starken Beifall. Erfreulich verläuft derzeit auch die Entwicklung in der Tschechoslowakei, wo man dabei ist, die Last der Unterdrückung abzuwerfen. Ausdruck dieser Bestrebungen ist der nunmehr auch offiziell vom neuen Ministerpräsidenten Čalfa gemachte Vorschlag, den Dramatiker Václav Havel dem Parlament zur Wahl als Staatspräsident vorzuschlagen. Rupert Neudeck in Prag, seit dem Abend steht auch der Wahltermin fest. Also es steht wahrscheinlich sogar schon etwas mehr fest, nämlich dass es keinen anderen mehr gibt, der gewählt werden kann. Die Parlamentsdebatte hat gezeigt, dass nur Václav Havel der Präsident sein kann, denn alle Gruppen, alle Parteien, alle Foren haben sich dafür ausgesprochen, eben auch die Regierung Čalfa. Und der Termin ist durch eine Verfassungsänderung noch einmal jetzt zwar noch nicht auf den Tag genau bestimmt, aber man hat eine Verfassungsänderung eingeführt, die die 40-Tage-Frist jetzt einführt. Das heißt also, nach der Demission des Staatspräsidenten muss in 40 Tagen gewählt werden. Das Parlament selbst hat sich aber gebunden, ihn bis zum Jahresende zu wählen. Und da gibt es jetzt noch verschiedene Meinungen, die auch in der Parlamentsdebatte zum Ausdruck kamen. Einige meinten bis Weihnachten noch, das müsste dann praktisch am Freitag sein, das wird kaum gehen. Oder zwischen den Tagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, müsste ein Tag bestimmt werden. Das Ganze muss ja feierlich nach tschechoslowakischem geschichtlichem Ritus im Vladislavski-Saal im Radschin, also oben auf der Burg, stattfinden. Und dafür müssen natürlich auch einige Vorbereitungen getroffen werden. Jedenfalls gab Václav Havel heute schon praktisch als der de facto Präsident der zukünftigen Tschechoslowakei eine Pressekonferenz im Občanské Forum und hat dabei auch einiges gesagt dazu, wie er sich sein Amt vorstellt, was er dabei bewirken will. Das Wichtigste sind, so hat er gesagt, er will garantieren als der Übergangs- oder Arbeitspräsident, dass es zu fairen und freien Wahlen kommt im Frühling, das heißt im Mai. Und dann auf die Frage, was denn nur mit Alexander Dubček geschehen soll, dem er ja irgendein Amt schon öffentlich versprochen hat. Da hat er sich nur etwas nebulös ausgedrückt und wusste das noch nicht, was da öffentlich jetzt zu sagen ist. Jedenfalls scheint heute der Tag in der Tschechoslowakei erstens zu bedeuten, sie haben einen neuen Staatspräsidenten und der ist Václav Havel. Zugleich hat Jiří Dienstbier, der Außenminister, das ist für deutsche Hörer noch interessant, angekündigt, dass am Samstag dieser Woche, also kurz vor Weihnachten, der Außenminister der Bundesrepublik Genscher ihn zur Grenze an der Tschechoslowakei zu der Bundesrepublik eingeladen hat zu einem Treffen. Und dabei wird auch die Frage, die durch den bayerischen Ministerpräsidenten aufgeworfen ist, der Frage der Vertreibung der Sudetendeutschen, wohl ein Thema sein. Jiří Dienstbier hat gesagt, dass es eine wissenschaftliche Kommission geben wird auf tschechoslowakischer Seite. Und er wünscht sich, dass auf deutscher Seite eine ähnlich interessante Initiative in Gang gesetzt werden kann. Jetzt hat sich die Lage in Panama. Heute früh um kurz nach 7 Uhr kam die Meldung, dass US-amerikanische Truppen in der Hauptstadt Panama-Stadt einmarschiert sind. Ziel des US-Angriffs ist es, den verhassten General Noriega endlich aus seinem Amt zu vertreiben und festzunehmen. Über die momentane Situation in Panama, Jörg Hafgemeier. Panama-Stadt an. US-Truppen greifen seit den frühen Morgenstunden Ortszeiteinrichtungen der panamesischen Verteidigungsstreitkräfte an, mit dem Ziel, General Manuel Antonio Noriega gefangen zu nehmen. Der hat sich allerdings zum Zeitpunkt des ersten Angriffs auf sein Hauptquartier, das mittlerweile völlig zerstört ist, dort nicht aufgehalten und ist nach einer Mitteilung seines Pressesprechers Major Lopez an einem sicheren Ort im Land. Während er immer noch die militärische Kontrolle zu haben scheint, ist Guillermo Endara zum neuen Präsidenten ernannt worden. Bei den schweren Gefechten soll es viele Tote und Verletzte gegeben haben, ohne dass eine genaue Zahl bekannt ist. In den frühen Morgenstunden Ortszeit stellte sich die Lage in der heftig umkämpften Hauptstadt des Kanalstaates nach allen vorliegenden Informationen im Einzelnen etwa so dar. Der General befindet sich an einem sicheren Ort außerhalb Panama Citys, das teilte sein Sprecher des Stabes mit. Bis Spezialeinheiten der US-Armee, die zum Teil in den vergangenen 12 Stunden aus Fort Bragg eingeflogen wurden, haben das panamesische Armeehauptquartier zerstört, ohne jedoch den General, wie vom Präsident George Bush angeordnet, gefangen nehmen zu können. Die panamesische Armee wehrt sich gegen die mit schweren Infanterie- und Artilleriewaffen angreifenden US-Soldaten heftig. Es hat viele Tote und Verletzte gegeben. Durch die fortwährenden Bombardierungen sind weite Teile des pazifischen Tiefseehafens und fast alle Flughäfen in und in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt zerstört oder mindestens teilweise zertrümmert worden, darunter auch der internationale Flughafen Omotorrijos von Panama-Stadt. Insgesamt 20 US-Bürger sind nach der Erstürmung eines Luxushotels von panamesischen Armeeeinheiten als Geiseln genommen worden. Die Kämpfe in der unmittelbaren Umgebung des Hotels an der Pazifikküste dauern an. Und General Ortega hat für die nächsten Stunden eine Radio- und Fernsehansprache zum Angriff der USA auf sein Land angekündigt. Währenddessen haben die US-Truppen über der Hauptstadt die Luftsicherheit mit Flugzeugen und Hubschraubern erlangt. Der neue von den Vereinigten Staaten von Amerika bereits anerkannte Präsident Guillermo Endara und seine ihn unterstützenden konservativen Oppositionsparteien, die die Wahlen am 7. Mai nach einem massiven Betrug verloren haben, haben die Intervention der USA ausdrücklich begrüßt, die auch die panamesische Karibikhafenstadt Colón mit einbezieht. Bezweifelt wird jedoch sowohl in Panama wie in anderen Ländern der Krisenregion, dass es den USA bereits während der kommenden Stunden gelingen wird, General Ortega gefangen zu nehmen, um ihn nach Miami zu bringen. Ihm zur Seite steht nach wie vor loyal die Armee, die sich auch nicht in Teilen gegen ihre Oberkommandierenden bisher erhoben hat. Ihr Auftrag, den korrupten General und selbsternannten Regierungschef Ortega festzunehmen. Ortega ist in den USA angeklagt, weil er in Drogengeschäfte verwickelt sein soll. Etwa 12.000 US-Soldaten sind am Kanal stationiert. Seit mehr als 2 Jahren versucht Washington Ortega zu stürzen, aber bisher immer vergeblich. 2 Putschversuche seiner eigenen Militärs hat der General auch schon überstanden. Zur aktuellen Lage in Panama, Jörg Hafgemeier. Der General befindet sich an einem sicheren Ort außerhalb Panama Citys, das teilte sein Sprecher des Stabes mit. Spezialeinheiten der US-Armee, die zum Teil in den vergangenen 12 Stunden aus Fort Bragg eingeflogen wurden, haben das panamesische Armeehauptquartier zerstört, ohne jedoch den General, wie vom Präsident George Bush angeordnet, gefangen nehmen zu können. Die panamesische Armee wehrt sich gegen die mit schweren Infanterie- und Artilleriewaffen angreifenden US-Soldaten heftig. Es hat viele Tote und Verletzte gegeben. Durch die fortwährenden Bombardierungen sind weite Teile des pazifischen Tiefseehafens und fast alle Flughäfen in und in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt zerstört oder mindestens teilweise zertrümmert worden, darunter auch der internationale Flughafen Omotorrijos von Panama-Stadt. Insgesamt 20 US-Bürger sind nach der Erstürmung eines Luxushotels von panamesischen Armeeeinheiten als Geiseln genommen worden. Die Kämpfe in der unmittelbaren Umgebung des Hotels an der Pazifikküste dauern an. Und General Ortega hat für die nächsten Stunden eine Radio- und Fernsehansprache zum Angriff der USA auf sein Land angekündigt. Währenddessen haben die US-Truppen über der Hauptstadt die Luftsicherheit mit Flugzeugen und Hubschraubern erlangt. Der neue von den Vereinigten Staaten von Amerika bereits anerkannte Präsident Guillermo Endara und seine ihn unterstützenden konservativen Oppositionsparteien, die die Wahlen am 7. Mai nach einem massiven Betrug verloren haben, haben die Intervention der USA ausdrücklich begrüßt, die auch die panamesische Karibikhafenstadt Colón mit einbezieht. Bezweifelt wird jedoch sowohl in Panama wie in anderen Ländern der Krisenregion, dass es den USA bereits während der kommenden Stunden gelingen wird, General Ortega gefangen zu nehmen, um ihn nach Miami zu bringen. Ihm zur Seite steht nach wie vor loyal die Armee, die sich auch nicht in Teilen gegen ihre Oberkommandierenden bisher erhoben hat. Bislang hat sich Washington in seinen Feldzügen gegen Ortega stets auf diplomatische und wirtschaftliche Waffen verlassen. Seit der General im Februar 88 von einem Bundesgericht in Florida als mutmaßlicher Rauschgifttäter angeklagt wurde, haben die Amerikaner immer wieder versucht, die Daumenschrauben stärker anzuziehen. Die Militärhilfe wurde gesperrt, Zollerleichterungen abgeschafft und die Einfuhr von Zucker verboten. Seit Oktober sind sogar sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Ländern untersagt. Wie verhält sich die amerikanische Regierung heute? Aus Washington, Bernd Hilde. Während die militärische Intervention der USA in Panama noch andauert, lässt sich eines schon mit Sicherheit sagen. US-Präsident Bush, der angetreten war, um nach den Reagan-Jahren der Konfrontation mehr Diplomatie in die US-amerikanische Lateinamerika-Politik zu bringen, hat nun den Big Stick, den dicken Knüppel, gezogen, um Panama von seinem Diktator Ortega zu befreien und läuft damit Gefahr, international viel Kritik einzustecken. Anders als in den USA, wo in ersten Reaktionen sowohl von republikanischen als auch von demokratischen Kongressabgeordneten die Intervention in Panama als richtiger Schritt gelobt wurde. Besonders die oppositionellen Demokraten waren es, die George Bush im Oktober zaudern und Schwäche vorwarfen, als er so lange zögerte, einen Putschversuch gegen Ortega zu unterstützen, bis der von Ortega-treuen Truppen zusammengeschossen wurde. Der Druck auf Bush wurde schließlich immer größer, als Noriega und sein handverlesenes Parlament in der vergangenen Woche den Kriegszustand mit den USA erklärten. Am Wochenende dann wurde ein amerikanischer Soldat bei einem umstrittenen Zwischenfall von Panamaren erschossen. Das war die Initialzündung für die Interventionsentscheidung von George Bush, der damit auch innenpolitisch Stärke beweisen will. Die Amerikaner, das haben Meinungsumfragen ergeben, sind mit großer Mehrheit für eine Militäraktion gegen Noriega. Mit Rücksicht besonders auf mögliche anti-amerikanische Gefühle in Lateinamerika hat Washington bisher aber den Keulenschlag vermieden. Immerhin wollte Bush der Diplomatie eine Chance geben und die Organisation lateinamerikanischer Staaten gegen den Diktator in Panama mobilisieren. Doch die lateinamerikanischen Staaten weigerten sich, selbst gegen ein schwarzes Schaf in ihren Reihen konsequent vorzugehen. Über die Rechtmäßigkeit der amerikanischen Aktion wird noch lange heftig gestritten werden. Einige gute Argumente immerhin für sein Eingreifen hat Bush dabei mit Sicherheit auf seiner Seite. So forderten immer wieder auch panamaische Exilpolitiker eine solche Aktion, die sich gleichzeitig gegen die amerikanischen Wirtschaftssanktionen gegen Panama aussprachen, weil die nur der Zivilbevölkerung schadeten, nicht aber Noriega. Außerdem ist Noriega neben Cubas Castro einer der letzten Diktatoren Lateinamerikas, der sich der Demokratisierung des Kontinents widersetzt. Viele Panamer, die des Generals überdrüssig sind, werden die US-Intervention als Erleichterung empfinden. Für die gerade verbesserten Beziehungen der USA, aber zu der Sowjetunion des Reformers Gorbatschow, wirkt die Militäraktion, die zwar ihre Ziele hat, aber auch wie ein Relikt aus vergangenen Tagen wirkt, handfeste Risiken. Der rumänische Staatschef Ceausescu ignoriert alles, was in seiner Heimat passiert. Unbeirrt setzt er seinen Staatsbesuch im Iran fort, ohne sich auch nur ein einziges Mal zu den blutigen Unruhen in seinem Land zu äußern. Diktatoren nehmen nun mal ihr Ende als allerletzte wahr. Mein Kollege Ulrich Schramm war an der jugoslawisch-rumänischen Grenze etwa 50 Kilometer entfernt von Temeswar, dem Zentrum der Unruhen. Er traf dort einen griechischen Studenten, der in Temeswar Medizin studiert und die blutigen Duelle selbst erlebt hat. Die Stadt ist voll mit Panzern und Soldaten. Die Demonstranten haben gerufen, wir wollen Brot und Freiheit, nieder mit Ceausescu. Wie viele haben gestern Abend demonstriert? Sehr viele, Hunderte. Wie haben Polizei und Armee reagiert? Sehr hart, mit Waffen, mit Gewehren und Hubschraubern. Ja, zwei Helikopter. Haben die auch geschossen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Aber die Polizei, die hat geschrien. Wie viele Verwundete und Tote haben Sie gesehen? Ich habe vor der Medizinschule eine tote Frau liegen sehen, über die ein Panzer gerollt ist. Was haben Sie im Hospital gesehen und gehört? Ich habe gehört, über 600 Tote und auch Kinder darunter. Wieso Kinder? Die Kinder waren in der ersten Reihe der Demonstranten. Sie glaubten wohl, die Polizei würde dann nicht schießen. Rumänien selbst ist inzwischen ganz dicht. Auch die Grenze zur UdSSR wurde geschlossen. Jede Spekulation jedoch ist müßig, wann der letzte Betonklotz als stalinistische Prägung vom Sockel stürzt. Zur aktuellen Lage Jörg Paas. Fasst man die Augenzeugenberichte zusammen, so muss die Innenstadt von Temeswar völlig demoliert sein. Im Zentrum, so heißt es, gäbe es kein einziges unversehrtes Geschäft mehr. In der Nacht galt ein Ausgehverbot. Nur Polizei und Soldaten patrouillierten durch die dunklen Straßen, an jeder Ecke ein Posten mit Maschinengewehr. Die Bevölkerung sei ohne Wasser und Strom, wird erzählt, Lebensmittel würden langsam knapp, die Krankenhäuser seien überfüllt, das Verbandsmaterial gehe aus, man rechne mit einem weiteren Ansteigen der Zahl der Opfer. Wie hoch diese Zahl nun wirklich ist, darüber wird weiter spekuliert. Die meisten Augenzeugen, sofern sie überhaupt Zahlen nennen mögen, sprechen wie gestern schon von etwa 400 Opfern. Die weit höhere Zahl von bis zu 2000 Toten wird zwar auch immer wieder genannt, doch einzige Quelle für sie bleiben nicht namentlich genannte Reisende, die von der jugoslawischen Nachrichtenagentur Tanjug zitiert wurden. Alle anderen Medien haben sich nur angeschlossen und vergessen gelegentlich hinzuzufügen, dass die entsprechenden Berichte nicht nachprüfbar sind. Unterdessen geht die Jagd offenbar weiter. Auf dem Hauptplatz von Temeswar sollen Sondereinheiten der Polizei noch immer Menschen zusammentreiben, schlagen und mit Bajonetten misshandeln. Dieses brutale Vorgehen richtet sich mittlerweile den Schilderungen zufolge vor allem gegen die ungarischen und deutschen Minderheiten in der Stadt. Ein Oberst der ungarischen Armee dementierte unterdessen die Nachricht, dass sich auf der rumänischen Seite der Grenze zwischen beiden Ländern Armeeeinheiten zusammenziehen würden. Es handle sich vielmehr um gepanzerte Transportfahrzeuge der rumänischen Geheimpolizei. Seit gestern Abend wird erstmals auch Bukarest genannt, im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Vorkehrungen der Armee. In den Straßen der Hauptstadt, so heißt es, patrouillierten nun auch bewaffnete Soldaten und Milizangehörige. Eine Bestätigung dafür, dass Studenten in der Hauptstadt sich mit den Demonstranten in Temeswar und Arad solidarisiert hätten, gibt es jedoch nicht. Ungarns Regierungschef Nemet hat seine Drohung wahrgemacht. Er verzichtet auf seine Mitgliedschaft im Präsidium der regierenden Sozialistischen Partei. Das meldete der ungarische Rundfunk vor 3 Stunden. Nemet begründete seine Entscheidung so. Der Parteivorstand habe zwar die Haushaltspläne des Ministerrates in ihren Grundzügen gebilligt, aber seine Empfehlungen zur Wohnungsreform abgelehnt. Und für diesen Fall hatte Nemet schon vorher angekündigt, dass er dann dem Präsidium nicht mehr zur Verfügung stehen will. Aus Budapest, Gabor Kisseli. Regierungschef Miklós Németh verzichtete inmitten einer von Ungewissheiten gekennzeichneten Krise auf seine Mitgliedschaft im Präsidium der regierenden Sozialistischen Partei. In seinem Brief, den er an den USP-Vorsitzenden Regionierz gerichtet hat, begründete er seine Entscheidung damit, dass die Regierung ihr Tun und Handeln keinerlei Parteiinteressen unterwerfen dürfe. Die Lage ist jedoch in Wirklichkeit komplizierter. Die geplante Mietreform, die für die Mehrheit der Bevölkerung ursprünglich Mieterhöhungen von 100% vorsah, hätte die sozialen Spannungen nur noch weiter verstärkt, die Ungarn mit den allgemeinen Preisverteuerungen, dem Anstieg der Arbeitslosigkeit und der weiteren Erhöhung der Inflationsrate ins Haus stehen. Die Sozialistische Partei, die ihr Augenmerk bereits auf die im Frühjahr stattfindenden freien Wahlen bzw. auf den bald beginnenden Wahlkampf richtet, hat ihre Entscheidung, die rigorose Mietreform im Parlament abzulehnen, obendrein auch noch in Abwesenheit von Miklós Németh gefasst. Zum Hintergrund dieses Schrittes gehört auch noch die Tatsache, dass Ungarn den zur Vorbeugung der Zahlungsunfähigkeit lebensnotwendigen Kredit vom Internationalen Währungsfonds nur in dem Falle erhalten wird, wenn das Parlament das Sparprogramm bzw. den ebenfalls harte Kürzungen vorsehenden Haushalt der Regierung fürs Jahr 1990 verabschiedet. Auch die weitere Hilfe der EG hängt von dieser Entscheidung des Budapester Abgeordnetenhauses ab. Ohne die Anleihen der Europäischen Gemeinschaft kann Ungarn die Umstellung auf die Marktwirtschaft nicht in die Wege leiten. Ministerpräsident Miklós Németh, der auch in Westeuropa ein hohes Ansehen genießt, hat den Popularitätsverlust seiner Regierung schon längst in Kauf genommen. Was ihm vorschwebt, ist das Vermeiden des wirtschaftlichen Zusammenbruches, der auch die politischen Reformen ernsthaft gefährden könnte. In den Vormittagsstunden verabschiedete das Parlament den Entwurf zur Mietreform. Die Vorlage ist jedoch in vielen Punkten wesentlich abgeändert worden. Die Regierungen der NATO-Staaten sprachen ebenfalls eine scharfe Verurteilung aus. NATO-Generalsekretär Wörner erklärte in Brüssel, der Einsatz brutaler Gewalt zeige, dass sich das Regime gegen den Volkswillen an der Macht halte. Der finnische Außenminister Paasio sagt in Helsinki, man sei tief beunruhigt über die Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten. Die französischen Kommunisten nannten das Vorgehen der rumänischen Sicherheitskräfte verbrecherisch. Am Rande des SPD-Parteitages in Berlin erklärte der Ehrenvorsitzende Brandt, der auch die Sozialistische Internationale leitet, eine blockübergreifende Erklärung zu den Vorkommnissen in Rumänien sei angezeigt. Der französische Staatspräsident Mitterrand ist am Abend in Ost-Berlin zu einem Besuch der DDR eingetroffen. Mitterrand wurde auf dem Flughafen Schönefeld vom amtierenden DDR-Staatsratsvorsitzenden Gerlach und Ministerpräsident Modrow begrüßt. Anschließend trafen sich Mitterrand und Gerlach zu einem ersten Gespräch. Im Mittelpunkt des zweitägigen Besuchs stehen Wirtschaftskooperationen sowie die Erörterung der politischen Lage nach den Umwälzungen in Osteuropa. Mitterrand ist das erste Staatsoberhaupt der 3 Westmächte, das der DDR einen Besuch abstattet. Zur Begleitung des Präsidenten gehören unter anderem Außenminister Dumas, Industrieminister Forou und Kulturminister Lang. In einem vorab vom Élysée veröffentlichten Interview des DDR-Fernsehens meinte Mitterrand zu seiner Reise, er erwarte eine Annäherung zwischen Frankreich und der DDR. Zugleich bekräftigte er die Forderung nach der Respektierung bestehender Grenzen. Zur deutschen Frage erklärte der Präsident, das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander sei von sehr besonderer Art. Es seien verschiedene Möglichkeiten denkbar, die deutsche Frage zu lösen. Die Bewegung, die aus Deutschland komme, müsse durch das Vertrauen der anderen gestützt werden, fügte Mitterrand hinzu. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Kommunistische Partei Litauens hat heute mit großer Mehrheit ihre Unabhängigkeit gegenüber der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, KPDSU, erklärt. Von den rund 1000 Delegierten in der Hauptstadt Vilna stimmten 850 für einen Entwurf, der die Umwandlung der bisherigen KP in eine so wörtlich unabhängige Kommunistische Partei von Litauen vorsieht. Damit ist die litauische KP innerhalb der Sowjetunion die erste kommunistische Partei einer Sowjetrepublik, die ausdrücklich ihre Unabhängigkeit gegenüber Moskau erklärt. Staats- und Parteichef Gorbatschow hatte in den vergangenen Wochen mehrfach versucht, die litauischen Genossen dazu zu bewegen, von ihrem Vorhaben abzusehen. In Belgrad hat heute mehr als eine halbe Million Menschen mit einem halbstündigen Streik gegen die Wirtschafts- und Währungsreformen der jugoslawischen Regierung protestiert. Das vom Parlament bereits teilweise gebilligte Maßnahmenpaket zur Überwindung der anhaltenden Wirtschaftskrise sieht unter anderem einen 6-monatigen Lohnstopp und Preiskontrollen vor. Außerdem soll der jugoslawische Dinar frei konvertierbar und an die D-Mark als Leitwährung gekoppelt werden. Die Belgrader Gewerkschaften bezeichneten den Streik als eine Warnung an Ministerpräsident Markovic, die Interessen der verarmten Bevölkerung stärker zu beachten. Allein seit gestern stiegen Benzinpreise und Postgebühren in Jugoslawien um 11%. In Ost-Berlin hat sich heute eine Kommission zur Ausarbeitung eines neuen DDR-Mediengesetzes konstituiert. Dem Gremium unter Vorsitz von Justizminister Heusinger gehören etwa 60 Vertreter von Medien, staatlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen, Parteien, Kirchen und verschiedenen Organisationen an. Das neue DDR-Mediengesetz soll die Grundrechte auf Meinungs- und Pressefreiheit sowie den Anspruch der Bürger auf eine wahrheitsgemäße, vielfältige und umfassende Information sowie den Ausschluss jeglicher Zensur festschreiben. Bis Mitte Januar soll der Ostberliner Volkskammer ein entsprechender Beschlussentwurf vorgelegt werden. Eine radikale Wirtschaftsreform in der DDR hat die stellvertretende Ministerpräsidentin Luft angekündigt. Vor der Industrie- und Handelskammer in West-Berlin erklärte Frau Luft heute, angestrebt werde eine ökonomisch effiziente, sozial und ökologisch ausgerichtete Wirtschaft, die sich allen Formen der internationalen Arbeitsteilung und Kooperation breit öffne. Die Vollbeschäftigung als Prinzip solle beibehalten werden. Es sei damit zu rechnen, dass es aufgrund des Strukturwandels der DDR-Wirtschaft auch zu zeitweiliger Arbeitslosigkeit kommen werde, unterstrich Frau Luft. Ein Hilfsprogramm des Landes Baden-Württemberg für seine DDR-Partnerregion Dresden ist heute angelaufen. In Stuttgart erklärte Regierungssprecher Zach, für Sofortmaßnahmen seien zunächst 10 Millionen Mark bereitgestellt worden. Baden-Württemberg gehe es in erster Linie um konkrete und praktische Hilfe zur Selbsthilfe. Am Vormittag sei ein erster Konvoi von 8 Lastwagen aufgebrochen, der medizinische Hilfsgüter im Wert von 1 Million Mark zum Dresdner Bezirkskrankenhaus Friedrichstadt bringen soll. Krieg in Panama. Berichte dazu stehen heute ganz vorne. Mitterrand in Ost-Berlin und neues Grundsatzprogramm der SPD sind weitere Themen, unter anderem, zu denen auch ein Beitrag aus Prag über den Sonderparteitag der tschechoslowakischen KP gehört. Wie immer auch heute Wall Street-Ergebnisse und ein Blick in Zeitungen von morgen. Zunächst aber gleich zur Lage in Rumänien, die sich offenbar nach der Verhängung des Ausnahmezustandes im Banat weiter zuspitzt. Staats- und Parteichef Ceaușescu ist heute Abend unmittelbar nach der Rückkehr von einem Staatsbesuch im Iran mit einer Ansprache in Rundfunk und Fernsehen an die Öffentlichkeit gegangen, um den Einsatz der Armee und anderer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten zu rechtfertigen. Davor war heute durch weitere Berichte von Augenzeugen das Bild der Protestbewegung und des Versuchs ihrer Niederschlagung komplettiert worden. So auch wieder über Berichte aus Ungarn. Von dort aus Budapest meldet sich Gabor Kiseli. In Temeswar ist es heute in den Abendstunden zu weiteren Unruhen gekommen. Es demonstrierten da rund 100.000 Menschen in der mittlerweile zertrümmerten Stadtmitte. Die Armeeeinheiten sollen da nicht eingegriffen haben. Auf der anderen Seite, die Polizei und Sicherheitskräfte hätten versucht, einige Demonstranten festzunehmen und es gab wieder Verfolgung. Auch Schüsse sind gehört worden. Radio Budapest meldete vor 10 Minuten, dass mittlerweile Regierungschef Dadalescu aus Bukarest in Temeswar eingetroffen sein soll, um mit den Demonstranten über ihre Forderungen zu verhandeln. die Rede Nicolae Ceausescus, die per Rundfunk und Fernsehen übertragen worden ist, hat bei der Bevölkerung von Temeswar, Orod und Nagyvarad große Empörung hervorgerufen. Die Aktion, sagte Ceausescu, damit ist die Demonstration gemeint, richte sich gegen die Souveränität und territoriale Integrität des Landes und sei sorgfältig vorbereitet worden, und zwar von revanchistischen, chauvinistischen, ferner von fremden Nachrichtendiensten und Diversanten. In dieser Hinsicht beschuldigte er die Republik Ungarn. Als Beweis führte er an, dass die ungarischen Medien gleich nach dem Ausbruch der Unruhen eine offene Kampagne gegen Rumänien begonnen hätten. Die Feinde des Staates seien nach den Worten des Kondukators entschlossen, die politische und wirtschaftliche Stabilität Rumäniens zu untergraben und die Voraussetzungen für die Aufteilung des Landes zu schaffen. Rumänien werde aber seine Souveränität, seine Unabhängigkeit und seine sozialistischen Errungenschaften verteidigen. Es werde mit den faschistischen, terroristischen Raudis abrechnen, die Armee habe seine Pflicht dem Volke und dem Vaterland gegenüber erfüllt, sagte Nicolae Ceausescu heute. Sofort nach der Rede des Kondukators wurde der Ausnahmezustand für das Banater-Komitat verkündet. Demnach herrscht ab 23 Uhr Ausgangsverbot. Mehr als 5 Personen können sich am Tage nicht versammeln. Die Armee der Stasi-Einheit und die paramilitärische patriotische Garde ist in Alarmzustand versetzt worden. Die ungarische Regierung lehnt es ab, den Weltsicherheitsrat anzurufen. Dies ist heute von Außenminister Gyulahorn mit dem Argument begründet worden, dieses Forum könne nur dann eingeschaltet werden, wenn die Ereignisse unmittelbar die internationale Sicherheit bedrohten. Nun fordern zahlreiche Oppositionsparteien trotzdem die Einschaltung des Weltfriedensrates, nicht zuletzt mit dem Hinweis, dass die österreichische Bundesregierung heute auch diesen Schritt unternommen hat. Ungarns Generalstabschef László Boric ist heute von seinem rumänischen Kollegen in einem Telefongespräch darüber unterrichtet worden, dass sich die rumänischen Streitkräfte nur in Temeswar und Umgebung in Alarmzustand befinden. Indes ist heute vor dem Gebäude der rumänischen Botschaft in Budapest zu einem schweren Zwischenfall gekommen.